Weißt du, wo die Nacht bleibt, wenn der Tag beginnt? Kennst du das Zeichen? Hast du der Bäume Blätter gezählt? Weißt du, wer die Berge schuf vor der Elemente Sturz? Die Seele klagt, weiß keine Antwort. Wer hat es erschaut? Ich achte die Bücher, aber auch, was sie nicht wissen, sagt der Barde Taliesin. Wir kennen ihre Geschichte und kennen sie nicht. Wir wissen, wie man ihre Namen spricht und wissen es nicht. Sie kommen aus dem Dunkel der eigenen Seele, unsere Vergangenheit und vielleicht unsere Zukunft, die Kelten. Sie haben lange in uns geschlafen, während ein fremder, eifersüchtiger Gott in unsere Herzen einzog. Wir wollen ihn nicht vertreiben und auch nicht die Schar seiner Geister und Engel. Unser Herz ist freundlich und groß. Aber gehorsam soll es nicht länger sein. Ein gehorsames Herz ist ein totes Herz. Die Kelten erwachen, erwachen in uns wie Feuer, Wasser und Wind. Ich bin der Wind und blase übers Meer, Aroe. Ich bin des Meeres Welle, Aroe. Ich bin das Singen des Meers, Aroe. Ich bin das Wort der Weisheit, Aroe. Der Gott, der Licht entzündet in dir, Aroe. So das Lied des Amergain. Geschichte, das kollektive Gedächtnis der Menschheit, ist ebenso unzuverlässig wie das Persönliche, wie ihres oder meins. Vielleicht also, wahrscheinlich sogar, betraten sie zwischen 1000 und 500 vor Christi die Bühne Mitteleuropas, wurden allmählich sesshaft, unterwarfen die Urbevölkerung, ohne sie zu vernichten. Sie waren schöne, große, weißhäutige Menschen mit blauen Augen und roten Haaren, die sie mit Gips versteiften. Sie trugen bunt gefärbte und gestickte Hemden, Hosen, bunte Mäntel und gewaltige Schnurrbärte über den ganzen Mund. Sie waren kriegerisch und wahrhaft furchterregend. Ich bin ein Speer, der vom Blut dröhnt. Ich bin ein Eber, unbarmherzig und rot. Ich bin eine Flut, die in den Tod zieht. Ihr Wesen war Maßlosigkeit. Doch das Maß ihres Wesens war Ewigkeit und alles Zeitliche nur ein Spiel. Sie kämpften um Gold und Vieh und sie töteten im Blutrausch. Ihr Ideal war, als Krieger unter Kriegern zu leben und zu sterben, von Freunden, Dichtern und 100 toten Feinden umgeben. Sie liebten den Tod, sie liebten das Leben und beides war für sie nicht voneinander getrennt. Sie fraßen, sie soffen, sie träumten. Ihre Gastmähler, ihre Feste waren erfüllt von Wein, Wollust und Blut. Die Fröhlichkeit ihrer Totenwachen und Bestattungsspiele, wir haben sie längst verlernt. Und die leidenschaftliche Unschuld ihrer phallischen Rituale verkümmerte zur Pornografie. Der große keltische Rausch ist zum kleinen Katzenjammer verdorben. Könnten wir wieder Kelten sein, wild und frei? Vielleicht, wenn sie wieder auferstehen in uns, wenn wir uns von den Ketten des Fortschritts befreien, der uns ins bequeme Elend totaler Sinnlosigkeit führt. Und nicht in den Garten der Seligen, ja überhaupt keinen Garten. Einst waren Himmel und Erde eine einzige Wildnis, und nicht einmal das Christentum konnte sie zähmen. Denn hier wehte, weht vielleicht immer noch, der feurige keltische Geist. Aber in der Stunde, in der Welt und Zeit stillstehen, tritt der grüne Ritter aus der Tiefe des Waldes. Der weiße Hirsch an seiner Seite trägt die Sonne im Geweih. Schweigend und regungslos stehen sie auf der Lichtung, grüner Ritter und Mittagshirsch. Alles ist mit einem Schlag anders, wenn er erscheint. Die Vögel verstummen und die ganze Welt löst sich in Wellen auf. Die Grillen zirpen nicht mehr, die Sprache der Landschaft verändert sich. Die Hitze wird flirrend, herausfordernd, ja drohend. Eine große Stille senkt sich über die Erde. Weiß leuchtend steht der Mittagshirsch vor der dunklen Blätterwand. Unter seinem strengen, mächtigen Zauber erstarrt der Sommer. Die Menschen ermatten und werden unruhig und erregt zugleich. Sie steigen aus der vertrauten Wirklichkeit und nehmen eine fremde, andere wahr. Sie hören Rufe, Lockungen und sie reden mit Pflanzen, Tieren und Steinen. Aber auch Zank und Hader flammen jäh auf und unerwartet kommt es zum Totschlag. Der Mittagshirsch ist ein Gott und ein Geist. Er macht die Mädchen willig und schürt in den Männern die Glut. Wer seinem Ruf folgt, kehrt nie wieder zurück. Viele sind in den Zeiten verschwunden. In alten Sagen ist er ein Bote des Todes. Ist er Cernunnos, der keltische Hirschgott? Einer der ältesten Götter, schon die prähistorischen Rentierjäger beteten ihn an. Den Kelten spendete er Wachstum und Überfluss und die drei ist seine und der Ewigkeit Zahl. Der grüne Ritter war wohl der Geist des Waldes, jenes Waldes, der auf dem Stein, der aus dem Feuer kommt, wächst, dem uralten böhmischen Granit, der einst die Wiege der Kelten war und viel später, als sie vor den Römern flüchteten, ihr Grab. Aber das römische Zeitalter geht jetzt zu Ende und aus dem sterbenden Wald tritt, einen neuen Frühling verheißend, der grüne Ritter und an seiner Seite der weiße Hirsch mit der Sonne im Geweih, Cernunnos, der unsterbliche Gott. Wie schlimm hat die Zeit ihn verwandelt. Ein Hexengott ist er geworden, der schwarze Teufel mit Hörnern, weißer Mittagshirsch und schwarzer Teufel der Mitternacht. Die doppelte Gottheit des zwiespältigen Menschen. Vergessen wir Teufel, Hölle und Gericht. Das sind törichte Märchen, mit denen man Kinder erschreckt. Cernunnos ist ein Gott der Toten, der Auferstehung, des Lebens. Blut und Feste, Viehraub und Krieg. Grausam, aber nein. Spiele auf dem Hintergrund der Unendlichkeit. Über gewaltigen Feuern, Kesseln und Spieße voll Fleisch. Cernunnos war auch Herr der Tiere, des Steinbruchs, der Jagd, der geweihtragende Jäger und der Hirsch, ein und dasselbe beide. Jäger und Gejagte, das ist ein altes Mysterium, sind eins, handeln im gemeinsamen Einverständnis. Das Wild opfert sich selbst, schenkt sich, verführt den Jäger. Der Eros der Jagd, wir haben ihn längst verloren. Wir morden, wir schlachten. Verschwunden sind die Seelen der Tiere und mit ihnen die menschliche Seele. Wir haben vielleicht keine mehr.